Deutschlandfunk. Korrespondentengespräch. Pressefreiheit in der Türkei, das ist unser nächstes Thema. Die Beschlagnahme eines Interviewbandes der Deutschen Welle mit einem türkischen Minister. Hinterher wurde das einkassiert. Die Deutsche Welle protestiert, will die Herausgabe der Aufnahmen, unterstützt inzwischen von der Bundesregierung. Wir haben hier auch im Deutschlandfunk ausführlich darüber berichtet. Die Türkei, das ist nichts Neues. Repressionen gegen Journalisten, Repressionen gegen kritische Medien. Unser Korrespondent Reinhard Baumgarten ist seit vielen Jahren als Korrespondent eben tätig in der Türkei. Wir erreichen ihn wie so oft morgens früh in Istanbul. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Herr Baumgarten, können wir beide frei reden? Wenn Sie mir keine inkriminierenden Fragen stellen und ich nicht übertreiben muss, ich nicht lügen muss und ich den Mund nicht zu weit aufreiße, ja, ich sage das deswegen so vorsichtig, wir haben ja Ausnahmezustand und vieles, was wir sagen, wird natürlich wahrgenommen, das ist ja auch richtig so, wir machen das ja auch öffentlich. Es kann aber auch gedeutet werden und das ist in Situationen wie jenen, in denen wir uns gerade befinden in der Türkei, durchaus nicht immer einfach. Also es gibt Leute, die treten für einen Friedensprozess ein und werden dann als Journalisten aus ihren Uniämtern getrieben beispielsweise. Es gibt Journalisten, die haben jahrelang versucht aufzudecken, was die Gülen-Bewegung alles macht. Sie wurden deswegen verurteilt und kriegen jetzt von anderer Seite Druck, obwohl sie ja eigentlich immer schon gegen Gülen geschrieben haben. Also vieles ist einfach Interpretationssache. Insofern muss man als Journalist in der Türkei, auch als ausländischer Journalist in der Türkei, im Moment einfach ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Ich möchte das nochmal in die Praxis ein bisschen übertragen, ohne jetzt kokett zu sein. Das heißt, unser Gespräch im Deutschlandfunk wird irgendwo in der Türkei jetzt auch gehört. Naja, also ich meine, es gibt Apps, es gibt die Möglichkeit über Internet, Livestream. Ich mache das ja auch. Ich höre auch Deutschlandfunk, wenn ich Zeit habe und keine anderen Sender höre. Das ist ja völlig normal und ist ja auch erwünscht. Es gibt sicherlich auch Leute in Deutschland von türkischer Seite, die, nennen wir es mal so, der AKP sehr gewogen sind, die natürlich auch Deutschlandfunk hören, nicht in der Absicht jetzt irgendwelche Fehler zu finden, sondern aus Interesse. Aber es gibt auch Leute, die sagen dann, oh, das war aber jetzt ziemlich blöd und sich dann möglicherweise auch darüber dann aufregen und aufwerfen. Also es war ja darauf bezogen die Frage, ob es eben Beobachter, Hörer gibt, die systematisch eben genau auf diese vermeintlichen Fehler aus deren Sicht warten. Und manchmal habe ich den Eindruck, Herr Müller, manchmal habe ich den Eindruck, auch was Zuschriften angeht, wenn mal ein Text bei Ihnen im Deutschlandfunk erscheint, von mir oder auf tagesschau.de, dass es schon Leute gibt, die sehr, sehr genau hinschauen und bewusst auch darauf achten, ob in Anführungszeichen die sogenannte Lügenpresse die Türkei madig macht. Was sollte ich Sie, Herr Baumgarten, besser nicht fragen? Ja, ich glaube, es wäre jetzt im Moment nicht so günstig, über die Korruptionsfälle des Winters 2013 zu reden, die Querverbindungen, die es gegeben hat zwischen der AKP und der Gülen-Bewegung. Da hat sich Herr Erdogan ja kürzlich öffentlich entschuldigt, hat gesagt, ich habe das auch zu spät erkannt. Da könnte man natürlich schon nochmal auch ein bisschen genauer nachgucken, inwieweit die sich gegenseitig vielleicht auch geholfen oder begünstigt haben oder inwieweit es tatsächlich einfach nur eine gewisse, nennen wir es mal so, Betriebsblindheit gewesen ist, dass man bestimmte Vorgänge im Staate selber nicht erkannt hat, um dann am 15. Juli, hoppla, überrascht zu werden. Ein Beispiel, Kurdenpolitik auch eher gefährlich? Das ist auf jeden Fall im Moment sehr heikel. Gestern fand eine beeindruckende, bewegende Veranstaltung in der Kocaeli-Universität statt. Da sind viele Leute rausgeschmissen worden, hochrangige Akademiker, weil sie eben diese Petition unterzeichnet haben, die ja über 1000 Akademiker unterzeichnet haben, dass der türkische Staat sich doch bitte wieder um ein Friedensgespräch kümmern sollte. Die wurden rausgeschmissen. Und gestern gab es also tränenreichen Abschied in der Kocaeli-Universität. Wir haben das auch aufgenommen. Wir haben auch das Schluchzen der Menschen, die betroffen sind. Das ist, die gesamte Kurdenproblematik ist ein heikles Thema, denn es war ja Präsident Erdogan, der den Prozess sehr, sehr weit, weiter als jeder Präsident vor ihm vorangetrieben hat und dann eben aufgrund dieser Wahlschlappe im Juni 2015 den Kurs plötzlich wechselte. Also das ist schon ein heikles Feld, zumal wir jetzt auch die türkische Armee in Syrien haben und es dort mit Kurden zu Konflikten, ernsthaften Konflikten kommt. Also das ist schon schwierig. Hm. Unser letztes Gespräch zwischen uns beiden liegt ein paar Wochen zurück. Da ging es auch um Außenpolitik, Sicherheitspolitik, IS-Bekämpfung und so weiter. Da haben Sie mir einmal in einem Nebensatz fallen lassen, naja, erinnert mich so ein bisschen auch an die Situation im Iran, Teheran. Da sind Sie auch häufig hingereist. Sie sind ja auch für dieses Berichtsgebiet zuständig. Iraner Verhältnisse oder iranische Verhältnisse. Rückt das alles ein bisschen näher für Sie in der Praxis? Ich glaube, ich meinte damals den Kontext, dass es im Iran nämlich das sehr stark war, Staaten gibt, die sich in erster Linie über Feindseligkeiten und über Animositäten mehr oder weniger aufstellen und interpretieren. Und hier, vor allem nach dem Putsch, hat das auch sehr stark stattgefunden. Eine Interpretation und eine Identitätsfindung, nicht über das Gemeinsame jetzt mit Europa, sondern auch über das, was trennt, über die Wahrnehmung, über die Verletzung, die hier auch vorhanden ist. Europa vernachlässigt die Türkei, kritisiert immer nur, kriegt nicht mit, wie stark wir betroffen sind. Und ich glaube, das habe ich gemeint, dass ich das hier feststelle, eine sehr starke Polarisierung der Gesellschaft eben hin, dass man mehr abgrenzt. Wir sind wir und die anderen sind anders und deswegen sind die anders falsch, liegen auf dem falschen Fuß und liegen einfach daneben mit ihren Einschätzungen. Danke nach Istanbul, Reinhard Baumgarten.